Menschen, die den kleinen Tod nicht sterben, werden sehr wahrscheinlich kein großartiges Leben gestalten können. Ihnen fehlt der lange Atem, um an einem Werk dran zu bleiben, bis es wirklich errichtet ist. Außerdem verraten sie schnell und beliebig ihre Werte, wenn sie denn überhaupt welche aufgestellt haben. Denn auch dafür ist schon mühsame Denkarbeit notwendig. Wer seine Werte nicht kennt bzw. übergeht, verliert an Selbstachtung. Er schwächt kontinuierlich eine der wichtigsten Kompetenzen für langfristiges Glück, unsere Selbstwirksamkeit. Dies ist die befriedigende Erfahrung, dir selbst ein Kommando geben und diesem auch folgen zu können. Ich wiederhole, dir selbst ein Kommando geben und diesem auch folgen zu können. Das Gegenteil davon ist die erlernte Hilflosigkeit. Menschen, die sich in der Sucht nach dem schnellen Kick vollständig verlieren, fühlen sich in der Tiefe hilflos. Sie werden stetig von äußeren Reizen verführt, geschubst, gezogen und sie landen immer wieder in Situationen, die ihnen nicht gut tun. Außerdem werden sie Opfer der sogenannten hedonistischen Falle. Unser Gehirn gewöhnt sich an Reize. Hat mich heute das Stück Torte noch befriedigt, muss es morgen Torte und Cola sein. Und übermorgen brauche ich eventuell noch ein paar salzige Chips dazu, um denselben Kick zu spüren. Falls du mittlerweile denkst, oh Veit, jetzt hör aber mal auf, du verdirbst mir ja jeglichen Spaß. Ja, ich verstehe dich. Genauso fühlt es sich meistens an, wenn wir dem saturnischen Prinzip in Form eines strengen Freundes, einer nüchternen Nachfrage oder unserem eigenen Entschluss zur Disziplin begegnen. Wir haben zuerst das Gefühl, uns wird der Spaß genommen. Doch ab jetzt weißt du, wie dieses Gefühl entsteht. Es ist dein eigenes Gehirn, das natürlich ahnt, dass du kurz davor bist, ihm einen schnellen Kick zu verwehren. Es will nicht auf Entzug, also verkauft es dir Tugenden wie Disziplin oder Ausdauer als unsexy. So ein Schlawiner, dieses Gehirn. Wir geben zweimal im Jahr ein meditatives Stille-Retreat in Kombination mit Fasten. Es wäre echt gelogen, wenn ich behaupten würde, ich freue mich immer darauf. Ich führe ein volles, mit vielen Reizen angereichertes Leben und eine Woche vor dem Fastenseminar bekomme ich häufig schlechte Laune. Denn der Hedonist in mir sendet mir Gedanken wie, oh, dieses Mal passt es eigentlich gar nicht, ich habe so viel zu tun, ich habe gerade so eine Freude am Essen. Früher, als unsere Gruppen noch sehr klein und manchmal auch nicht voll ausgebucht waren, habe ich dann tatsächlich darüber nachgedacht, sie abzusagen. Habe ich nicht gemacht. Heute, mit über 100 Teilnehmern, ginge das auch gar nicht mehr. Außerdem stellt sich wohl langsam eine gewisse Altersweisheit ein. Ich konzentriere mich immer weniger auf das, was mich die Zeit kosten und mehr auf das, was sie mir bringen wird. Denn ich weiß, nach ein, zwei Tagen des gefühlten Verzichts atmet meine Seele erleichtert durch. Dieser ganze Ballast unwesentlicher Fülle fällt ab. Und bis auf wenige Stunden, in denen wir tiefe Gespräche führen, muss ich kein unnötiges Wort mehr sagen. Ach, der Körper kommt zur Ruhe, der Geist klärt sich. Die hedonistische Überreizung, der wir alle heute ausgesetzt sind, entspannt sich. Die Sinne verfeinern sich wieder. Der nächste Schritt auf einem Waldweg. Der Duft des feuchten Laubs in der Luft. Das Glitzern der Tautropfen in der Sonne. Und der Genuss eines einzigen, bewusst genommenen Atemzuges. Was für ein Reichtum. Saturn hilft uns, den wesentlichen Reichtum der Gegenwart wieder klarer zu erkennen. Ich mag das Wort wesentlich sehr, verbirgt sich doch das Wesen darin. In der Überstimulierung unseres modernen Alltags geht uns nämlich der Blick für das wahre Wesen der Dinge häufig verloren. Wir sehen unsere Mitmenschen nicht mehr in ihrer Essenz, in ihrem Wesen, sondern beziehen uns lediglich auf ihre Oberfläche. Entsagung, bewusst gewählt, macht uns wach und öffnet uns für Tiefe. Das liebe ich an unseren stillen Fastenseminaren besonders. Zuerst kämpft das Ego, weil ihm so viele Spielzeuge aus der Hand genommen werden. Auch wenn du nicht gegen den Verzicht rebellierst, sondern dich diesem kleinen Tod hingibst, dann sinkst du nach innen. Und du bemerkst, dass du das, was du gerade eben noch so krampfhaft festgehalten hast, gar nicht brauchst. Die kleinen, nur scheinbar unscheinbaren Aspekte des Lebens werden wieder mehr geschätzt. Der staunende Blick in die Augen eines anderen lebendigen Wesens, deine Fähigkeit, mit deiner Hand ein Stück Holz zu berühren und zu spüren, oder der Schluck klaren, hellen Bergwassers. Saturn schenkt uns auch Geduld und Gelassenheit, Demut und Dankbarkeit und Freiheit. In der heutigen Kultur der 1000 Optionen bewusst Nein sagen zu können, halte ich für überlebensnotwendig. Der Anstieg psychischer Erkrankungen findet sicher eine Ursache auch in der notorischen Überreizung der Menschen. Natürlich können die saturnischen Kräfte der Askese auch ihren Schatten, nämlich einen Kontrollwahn, erzeugen. Der Versuch, das Leben über unser Nein kontrollieren zu können, zum Beispiel über zwanghafte spirituelle Askese oder Magersucht, führt eben nicht zur Freiheit, sondern aus der Völlerei direkt ins nächste Ego-Gefängnis. Das Ego definiert sich hier über die Macht, sich dem natürlichen Fluss des Lebens zu widersetzen. Ich kann Nein sagen. Doch in Wahrheit schneiden wir uns so immer mehr von seiner natürlichen Fülle ab und verrennen uns in einer künstlichen Trennung. Wir beobachten in unseren Paarberatungen häufig, wie die natürliche Dynamik einer Beziehung in Stolpern gerät, wenn einer der beiden zum ständigen Neinsager mutiert. Schatz, hast du Lust auf Nein? Ich hatte auch schon einige Paare vor mir sitzen, bei denen sich, interessanterweise meistens der Mann, mehr und mehr in seine beruhigende, klare, alles vereinfachende Zen-Meditationspraxis zurückzog, um sich nicht mehr emotional und sinnlich auf seine Frau einlassen zu müssen. Dass eine einfache weiße Wand einfacher zu meistern ist, als der Kontakt zu einem lebendigen Wesen der anderen Gattung, leuchtet sicher jeden ein. Doch auf Dauer ist das nicht die Lösung. Womit die Saturniker in ihrer Sehnsucht nach Ordnung oft extreme Schwierigkeiten haben, ist die von ihnen als Chaos empfundene Welt. Emotionen, Liebe, Sex, Kreativität, Schweiß, das alles kann für jemanden, der gern alles strukturiert, sehr verwirrend sein. Wenn er sich dessen nicht bewusst ist, reagiert er mit verstärkter Kontrolle, anstatt weicher zu werden. Doch zu viel Restriktion, Ordnung und Tradition fördern das Leben nicht, sondern beklemmen es. Es stirbt ab oder rebelliert. Solche Menschen haben es besonders heute, da sich die globalisierte Welt viel schneller dreht, manchmal echt schwer im Fluss des Lebens mitzuschwimmen und nicht irgendwo am Ufer im trotzigen Nein zu versteifen.